Der von einer großen Idee erfüllte, charakterfeste Mensch wird von einer bürgerlichen Gemütern dämonisch erscheinenden Hast zur Vollendung getrieben. Er kann nicht stillstehen, er kann auch nicht still sein. Die so oft gepriesenen Stillen im Lande sind nicht von kriegerischer Rasse, sondern stammen aus der bürgerlichen Welt des Verzichts. Sie mögen gut sein, das ist alles. Solcher guter Menschen bedarf wohl der Alltag, das schöpferische Leben verzichtet auf sie. Die Lehre eines frömmelnden Quietismus konnte nur aus einer bürgerlichen Umwelt, die in bukolischer Heiterkeit am Leben vorbeiträumte, entstehen. Es war ein so billiger Trost, den Verzicht auf Kampf als Ruhe in Gott hinzustellen und in dankbarem Gefühl in einer vermeintlich friedlichen Schönheit zu leben. Schäferspiele und Reigentänze auf blumiger Wiese sollten den kriegerischen Ernst des menschlichen Daseins mit holden Tönen und lieblichen Bildern überzaubern. Der verspielte Mensch wollte das Leben selber als Traumspiel leben. Er war nicht mehr er selbst. Er war nur noch ein Spielzeug im bunten Getriebe der Welt. Dass er, der bereits in der Unfruchtbarkeit eines geschichtslosen Lebens stand, weniger ein Spielzeug als vielmehr eine Marionette geworden war, ahnte er nicht. Er wähnte sich auf Gnade und Ungnade an eine höhere Macht ausgeliefert und der blinde Zufall spielte in seinem Leben eine wesentliche Rolle. Der charakterfeste Mensch dagegen ist von Zufällen, von Willkür, von Gnade und Ungnade eines Schicksals, eines Himmels nicht mehr abhängig. Er wird in allen nur möglichen Situationen im festen Vertrauen auf seine Welt und auf seine Kraft der richtigen Einschätzung der Widerstände den Aufstand wagen, der Lage gerecht zu werden. Das aber heißt, in die richtige Stellung zu ihr zu kommen, Gerechtigkeit erlangen. So handelt der Charakter grundsätzlich richtig. Alle Fehler, die der Mensch begeht, liegen nun einmal in der Halbheit. Und der Irrtum herrscht dort, wo Charakter und Instinkt vom berechnenden Verstand im Hinblick auf einen naheliegenden Vorteil vom großen Ziel abgelenkt werden. Die ängstliche Vorsicht, sich mit einem Teil zu begnügen, verleitet den Menschen häufig aus dieser Genügsamkeit zum Verzicht auf das zwar ungewisse, aber doch erstrebenswerte Ziel zu kommen. Auf dem Wege zur Freiheit liegen die Menschentrümmer und Seelenruinen der Halben, die aus Mangel an Leidenschaft und Charakterfestigkeit vorzeitig müde wurden und dem Ruheverlangen erlagen. Aus der Genügsamkeit als Verzicht noch Morallehren abzuleiten, entspricht bürgerlich dekadenter Denkart. Wer seinen Feind nicht ganz tötet, muss damit rechnen, dass er von ihm, ist der Feind von seinen Wunden genesen, wiederum angefallen wird. Entscheidungsschwache Völker sind darum immer an ihrer Halbheit, die zur Geschichtslosigkeit führen musste, zugrunde gegangen. Den letzten Schritt tun ist die tiefste Weisheit des Lebens. Es ist schon im Leben des Einzelmenschen schwer, nach Überwindung der zahllosen Verlockungen und Versuchungen, nach Ausschaltung aller moralisch umkleideten Vorbehalte zur Totalität, zur Einheit von Willen und Wirklichkeit zu gelangen. Im Leben eines Volkes, das sich aus Millionen von Individuen zusammensetzt, ist es ungleich schwerer. Es ist nun einmal nicht möglich, aus der Masse der Bevölkerung durch Erziehung Millionen totaler Menschen, Millionen von wirklichen Charakteren, von Persönlichkeiten zu bilden. In den schöpferischen Augenblicken der Nation steht einer der Großen der Geschichte an der Spitze des Volkes und reißt durch die Kraft seines überlegenen Willens das ganze Volk zur entscheidenden Tat, sammelt die Charaktere der Nation um sich und führt durch die Sammlung der Willensträger das Volk auf den Weg zur Freiheit. Das letzte Geheimnis der Staatskunst liegt darin, die Besten des Volkes mit jener leidenschaftlichen Spannung zu erfüllen, aus der immer wieder Kraft für die unbedingte Erreichung des Zieles geboren wird. Die unerhörte Verantwortung des Führers vor der Geschichte besteht darin, nichts zu unterlassen, was zur Vollendung des Freiheitskampfes des Volkes gehört. Der den Freiheitswillen der Nation repräsentierende Führer begreift und ergreift den historischen Augenblick und zwingt sein Volk zur entscheidenden Tat. Das Volk, aus dessen Mitte der Führer heraufstieg, lässt sich im Vertrauen auf den Charakter und den unbeirrbaren Willen seines Führers zu immer neuen Anstrengungen bewegen, legt auf ihn alle Sehnsüchte und erfüllt ihn eben durch das dargebotene Vertrauen mit der verantwortungsbewussten Kraft, das Werk durch die Vollendung zu krönen. Im Wissen um die Wirklichkeit des geschichtlichen Lebens verliert die im Vertrauen an den Führer gebundene Nation die Scheu vor Blut und Leid der Gegenwart und erhebt sich zur Größe des Denkens an die zukünftige Freiheit, die nur durch Aufgaben alles Halben und durch rücksichtsloses Erfüllen der Möglichkeiten und Gebote der Gegenwart erkämpft werden kann. Die Freiheit ist das letzte Ziel, ist jene Totalität, um deretwillen Menschen zur Persönlichkeit und die Persönlichkeit eines Volkes zum wahren Herrentum erhoben werden. Die geschichtliche Stunde bietet sich, ist sie einmal versäumt, nie zum zweiten Mal. Das Leben kann nun einmal nicht wiederholt werden. Wehe dem, der ein Halber ist, und wehe dem Volk, das seinen Auftrag nicht erkennt. Gemeinschaftliche Gefahren erwecken gemeinschaftlichen Mut. Sie knüpfen also das edelste Band der Männer, die Freundschaft. Herder. In geruhsamen Zeiten spielt das persönliche Glückseligkeitsverlangen der Bürger eines Staates eine erhebliche, wenn nicht überhaupt die erste Rolle. Die private Welt mit ihren kleinen Sehnsüchten, mit ihren egozentrischen Gedankengängen, ihrer Freude, ihrem Leid, erscheint überaus wichtig und bestimmend, und selten vermag der in seiner Geborgenheit Glückliche die Augen zu dem Großen, zu dem Verbindlichen, zu dem Allgemeinen zu erheben. Der Instinkt wird bestenfalls zur Sicherung der eigenen Lebensbasis, zur Erringung des persönlichen Vorteils mobilisiert, und sobald die meist sehr eng gesteckten Ziele der Sättigung, Sicherung und Versorgung erreicht sind, schläft der Instinkt wieder ein, das Dasein scheint von Gefühl und Stimmung beherrscht zu werden. Die Launen wechseln wie die Wolken unter der Sonne, die Menschen der Umgebung werden in den sehr persönlichen Maßstäben ihres Nutzens oder ihres Schadens für das persönliche Wohlergehen gewertet, der interne Konkurrenzkampf nimmt die geringen Kräfte voll in Anspruch. Unter Alltag versteht der geborgene Mensch den täglichen Kampf um seine Lebenssicherung. Hat nun dieser geborgene Mensch eine Sehnsucht oder eine Neigung, die ihn über diesen Alltag hinausführt, so wähnt er sich selber als schönheitsbedürftig und fühlt sich als Ästhet. So baut er sich über der Sphäre des Alltags noch eine andere Sphäre der Kunst, eine Welt des Schönen, Musik, Dichtung, Malerei, Plastik sind ihm gerade gut genug, seinem Leben einen Auftrieb zu geben. Schön ist, was die Sinne weckt, nicht im Alltag aufzugehen. So wird die Kunst als Offenbarung einer besseren Welt gewertet. Die ganze Welt erscheint dem Geborgenen bestenfalls als eine Summe aller privaten Welten, und die Politik des Lebens soll dafür sorgen, die privaten Welten mit der ganzen Welt in Harmonie zu erhalten. In den großen Schicksalsstunden der Nation wird dagegen die Erkenntnis geboren, dass gemessen an der Geschichte des Volkes private Sphären nur in der Einbildung beruhen, dass sie Fiktionen des Herzens, bestenfalls des Hirnes sind. Das Gefühl reicht in der Stunde der Entscheidung nicht aus, das wirkliche Geschehen zu ermessen. Jetzt fallen die Entscheidungen, ob der Mensch in der Lage ist, aus seiner Eigenwelt herauszutreten, über sich selbst zu wachsen, über seinen Schatten zu springen und in die Welt der Freiheit, der bedingungslosen Tat aufzuragen. Nichts verbindet so sehr wie das Bewusstsein, mit dem ganzen Volk in eine gemeinsame große Gefahr hineinzugehen.